بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir waren bei den Gefäßen und was haben wir denn gesagt, welche Gefäße sind erlaubt? Ja? Gefäße, die weder aus Silber noch aus Gold sind, sind erlaubt für was? Zum Essen und zum Trinken. Genau. Ansonsten haben wir gesagt, dass die richtigere Ansicht unter den Gelehrten ist, dass Gold- und Silbergefäße für andere Benutzungen erlaubt sind. Also wenn ich nicht daraus trinke, wenn ich nicht daraus esse, dann darf ich Gold- bzw. Silbergefäße benutzen, wenn ich zum Beispiel damit etwas schmücken will oder so. Dann ist das nicht verboten. Kommen wir nun auf Seite 52, 3.3. Andere wertvolle Materialien. Da sagt der Verfasser, Hafizahullah, alle anderen Materialien, wie zum Beispiel Platin, die einen hohen Wert besitzen, sind ebenfalls haram, wenn man daraus beispielsweise Besteck oder anderes herstellt, aber nicht, weil sie an sich haram sind, sondern aufgrund der Verschwendung. Also, denn wir können nicht durch den letzten Hadith, dass eben Silber und Gold nicht zum Trinken und zum Essen benutzt wird. Daraus können wir ja nicht ableiten, dass Platin verboten ist, weil im Hadith steht was? Gold und Silber. Da können wir nichts dazu erfinden. Aber jetzt sagt hier der Verfasser, wir können es aus einem anderen Grund verbieten. Und zwar, dass wir sagen, das ist was? Ja? Es ist Verschwendung. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass eben die Verschwendung haram ist. Die Verschwender sind die Brüder des Teufels. Ja, und deswegen darf man nicht verschwenderisch sein. Weitere Sekunde noch. Insofern ist der Wudu daraus gemäß der richtigen Ansicht erlaubt. Ja, erlaubt ist es, aber man sollte diese Gefäße so nicht benutzen. Weitere verbotene Materialien und die verbotenen Formen der Behälter. Ebenso ist es haram, Gefäße zu nutzen, die aus Menschenknochen oder Menschenhaut hergestellt worden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيَّا. Den Knochen eines Toten zu zerbrechen, ist wie den eines Lebendigen zu zerbrechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, den Knochen eines Toten zu zerbrechen, ist wie den eines Lebendigen zu zerbrechen. Und deswegen dürfen wir verstorbene Menschen nicht schlecht behandeln, genauso wie wir lebendige Menschen nicht schlecht behandeln dürfen. Ja, das gilt. Wir dürfen weder Menschen noch Tiere schlecht behandeln. Aber natürlich dürfen wir Tiere im Islam essen. Ja, und da darfst du schon also den Knochen oder die Koteletts dann zurechtschneiden, das ist nicht haram, solange das Tier islamisch erlaubt ist zu essen. Des Weiteren sind auch diejenigen Gefäße verboten, die wie Lebewesen geformt sind, wie zum Beispiel wie ein Vogel, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna ashadda an-nasi 'adaban 'inda Allahi yawm al-qiyamati al-musawwirun. Das heißt, diejenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung bei Allah am strengsten bestraft werden, sind die Bildhauer. Und Rasul alayhi salatu wassalam sagte auch, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. Die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Hund oder eine Statue befindet. Deswegen dürfen wir keine Gefäße haben, die die Form haben oder nicht die Form, sondern so ein Bild haben drauf, wenn es ein Vogel ist oder ein Kamel ist oder irgendein anderes Tier. Bilder sind nicht erlaubt im Islam, denn Allah Azza wa Jal ruft diejenigen, die diese Bilder Yawm al-Qiyamah gemalt haben oder diese Statue gemacht haben und sagt ihnen, haucht in ihnen die Seele ein und das können sie natürlich nicht und so werden sie dann in die Hölle gebracht. Und deswegen dürfen wir weder Bilder haben, noch Statuen haben, die im Haus aufgehängt wird oder hingelegt werden. Der Hadith hier, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ist allgemein. Hier sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Hund oder eine Statue befindet. Und da hieß es nicht, ob sie aufgehängt wurden oder in eine Schublade reingelegt wurden. Sondern im Haus ist ein Bild. Und wenn sie in der Schublade ist, dann ist im Haus immer noch ein Bild. Ja? Heutzutage gibt es die Möglichkeit, alles zu digitalisieren. Und das kann man dann so speichern, dass es keine Bilder mehr sind, sondern dass es dann nur noch informationstechnische Daten sind. Ja? Und damit kommt man aus diesem Schlamassel raus und damit kann man diese Bilder speichern. Aber ich würde keinem raten, tatsächliche Bilder immer noch als Bilder zu haben. Allahu a'la wa a'la. Dann kommen wir, machen wir die Fragen bitte nachher, inshallah. Dann kommen wir zur Reinheit von Behältern und Kleidern von Nichtmuslimen. Die Gefäße der Nichtmuslime, und dazu gehören die Juden, die Christen, die Polytheisten, Atheisten und so weiter, sind mubah, also erlaubt. Sind mubah, also erlaubt, solange sie nicht najis sind. Also solange diese Kleider nicht unrein sind, wie zum Beispiel unreine Arten des Leders, ja, dann werden sie nicht erlaubt sein. Wir können konkret drei Situationen voneinander unterscheiden. Diese Behälter sind neu und aus Tahir-Materialien, Tahir also reinen Materialien hergestellt. In diesem Fall darf man sie zweifellos verwenden. Also wenn diese Behälter oder diese Kleidungen aus Materialien sind, die erlaubt sind, wie zum Beispiel aus Stoffen, die erlaubt sind. Natürlich ist Seide für Männer nicht erlaubt. Aber Baumwolle, Polyester und so weiter, das sind Stoffe, die rein sind und erlaubt sind. Zweitens, wenn man von einem Behälter weiß, dass er najis ist, da er beispielsweise aus Leder hergestellt wurde, das an sich najis ist, wie zum Beispiel Schweineleder. In diesem Fall darf man diese Behälter unter keinen Umständen verwenden. Schweinefleisch ist verboten im Islam und somit auch das Leder des Schweines dürfen wir nicht benutzen, weder als Behälter, ihr kennt ja diese Behälter, wo man Wasser, diese Lederflaschen, in denen man früher Wasser transportiert hat oder bewahrt hat. Darum geht es und es geht auch um die Kleidung. Tiere, die wir nicht essen dürfen, wie Schweinefleisch, wie der Hund, deren Leder ist haram, ist nicht erlaubt, ist najis. Okay? Also Tiere, die wir nicht essen dürfen, deren Leder ist najis. Okay. Dazu gehört Schweineleder. Drittens, es sind Behälter, die sie verwendet haben, also die Nichtmuslime. An sich sind sie tahir, doch es könnte ein Christ darin beispielsweise Schweinefleisch aufbewahrt haben. In diesem Fall darf man ihn so lange nicht benutzen, bis man ihn rein gewaschen hat, sodass die Najasa, also die Unreinheit, entfernt ist. Sollte man allerdings anderes Geschirr finden, ist dies vorzuziehen. Wenn du eine Pfanne hast, ja, und dein Nachbar hat da gerade sein Steak da gegrillt oder wie man das auch nennen mag, gekocht, gebacken, und dann ist es natürlich klar, dass ich diese Pfanne dann nicht benutzen kann, bevor ich sie nicht gewaschen habe. Also das ist ja klar, ja. Ich glaube, selbst aus anderen hygienischen Gründen sollte man das nicht machen, oder nicht? Also, und erst recht, wenn da ein Tier gekocht wurde, das wir nicht essen dürfen. Der Beweis dafür, dass wir die Behälter von Nichtmuslimen verwenden dürfen, wenn sie rein sind, wenn sie tahir sind, ist der folgende Hadith. An Abi Tha'labata al-Khushaniyyi qala qultu ya Nabiya Allah inna bi ardi qawmin min ahli al-kitab afana'kulu fi aniyatihim qala, also Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Abi Tha'labah sagte, O Prophet Allahs, wir befinden uns an einem Ort des Volkes der Schrift. Dürfen wir von ihren Behältern essen? Er sagte, alayhi salatu wassalam, wenn ihr andere vorfindet, esst nicht davon Und wenn ihr keine anderen findet, dann wascht sie und esst davon. Also wenn sie gewaschen werden, ist es kein Problem. Aus diesem Hadith verstehen wir, dass man aus ihren Gefäßen und Behältern nicht essen und trinken sollte, weil die Kuffar darin Najis-Substanzen aufbewahren. Es ist aber erlaubt, aus ihren Tahir-Gefäßen und Behältern zu essen und zu trinken, wenn man sie gereinigt hat. Wenn man aber überzeugt ist, dass sie Tahir sind, also rein sind, darf man sie verwenden, ohne sie vorher zu reinigen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahabe haben Wasserbehälter aus Leder von einer Mushrika, also einer Götzendienerin, verwendet. Außerdem hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam von der vergifteten Lammschulter von einer jüdischen Frau gegessen, ohne den Teller vorher gereinigt zu haben. Man hatte ja versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam umzubringen und hat ein Lamm vergiftet. Und da hat er etwas davon gegessen, bis Jibril zu ihm gekommen ist und gesagt, hör auf, es ist vergiftet. Und als er gestorben ist, alayhi salatu wassalam, hat gesagt, ich empfinde noch etwas von diesem Gift. Ja, und deswegen sagen einige Ulama, er ist ein Märtyrer, sallallahu alaihi wasallam, weil er durch dieses Gift gestorben ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Für uns hier wichtig ist, er hat das Gefäß nicht gereinigt, sondern er hat davon gegessen, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Was über die Gefäße und Behälter gesagt wurde, gilt auch für die Kleider. Ja? Solange man nicht weiß oder überzeugt ist, dass das Material der Kleidung Najasa beinhaltet oder verbotenes Material ist, darf man sie anziehen. Das ist nun eine wichtige Sache. Bei der Tahara gilt die Regel, alles ist so lange rein, bis wir gewiss sind, dass es unrein ist. Also wenn ich sage, ich weiß es nicht, ist es rein, ist es nicht rein, ist es rein, ist es nicht rein, dann gilt die Regel, es ist rein. Erst wenn ich die Gewissheit habe, dass es unrein ist, erst dann kann ich sagen, nee, ich benutze das nicht, es ist unrein. Hier sagt der Verfasser, einer der fünf fundamentalen Grundsätze des Fiqh lautet, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Das haben wir jetzt schon öfters gehört. Al-Yaqinu la yuzalu bis-Shak. Diese Regel, also Asl, zeigt sich in vielen Situationen als ausschlaggebend. Wenn man sich beispielsweise nicht sicher ist, ob man Wudu hat oder nicht, baut man auf den zuletzt gewissen Zustand auf. Das heißt was? Ja? Ja. Aber was ist denn die Gewissheit in diesem Fall? Ja? Wenn man sich sicher ist, dass man den Wudu durchgeführt hat. Ja? Davor. Dann? Dann genau. Also, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich Wudu gemacht habe. Da zweifle ich gar keine Sekunde daran. Aber war ich dann nochmal auf der Toilette oder war ich nicht? Habe ich vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Was gilt dann? Ich habe Wudu. Weil die Gewissheit ist was? Ich war mir gewiss, dass ich Wudu hatte. Also bleibt dieser Zustand, bis mir klar wird, aha, ich war doch auf der Toilette. Andersrum, ich war auf der Toilette, das ist sicher, aber habe ich danach Wudu gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Habe ich vergessen. Was gilt jetzt? Ich habe kein Wudu. Warum? Weil die Gewissheit ist was? Dass man auf der Toilette war. Ist das klar, ja? Also sagt er hier, wenn man weiß, dass man den Wudu durchgeführt hat, sich aber unsicher ist, ob man ihn verloren hat, dann hat man Wudu. Dann geht man davon aus, dass man noch Wudu hat. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Wenn man sich sicher ist, dass man den Wudu verloren hat, aber unsicher, ob man danach Wudu neu durchgeführt hat, geht man von was aus? Dass man kein Wudu hat. Das gleiche gilt für das Fasten. Wenn man sich unsicher ist, ob die Fajr-Zeit eingetroffen ist oder nicht, geht man davon aus, dass noch Nacht ist. Ich war mir sicher, es war Nacht. Und dann ist schon die Zeit eingetreten oder nicht? Was war jetzt sicher? Die Nacht war sicher. Also geht man davon aus, dass noch Nacht ist. Man isst und trinkt also, bis man sich sicher ist, dass die Morgendämmerung eingetroffen ist. Das gleiche gilt auch für den Sonnenuntergang. Wenn man unsicher ist, ob die Sonne untergegangen ist, geht man von was aus? Immer noch Tag ist. Ich bin mir sicher, es war die ganze Zeit Tag. Und ich bin mir unsicher, ist schon Maghrib oder nicht? Also gehe ich davon aus, dass sie nicht untergegangen ist und faste weiter, bis ich mir sicher bin, dass eben die Sonne untergegangen ist. Diese Regel wenden wir auch auf die Thematik hier an, ob etwas Tahir oder Najis ist. Grundsätzlich betrachtet sind alle Materialien Tahir und bleiben dies auch, also bleiben rein. Ein Kleidungsstück ist ursprünglich gesehen Tahir, also rein. Es bleibt auch weiterhin rein, also Tahir, bis man weiß oder überzeugt ist, dass sich daran eine Najasa befindet, also eine Unreinheit. Ich kann nicht davon ausgehen, dass daran Najasa ist, also wenn ich keine Najasa gesehen habe. Dann kommen wir hier zu dem Punkt Behälter aus Tierhäuten und die Verarbeitung von Tierhäuten zu Leder. Eine Sache haben wir schon erklärt, eben das Leder von Tieren, die wir nicht essen dürfen, was sind? Haram, weil sie najis sind, unrein sind. Es ist verboten, die Haut von einem verendeten Tier, arabisch nennt man das Meita, zu benutzen, um ein Gefäß herzustellen, was ja heute fast keiner mehr macht, ja, aber im Wilden Westen schon, so die Cowboys, wenn sie dann diese Lederdinger da rausholen, um da Wasser rauszutrinken zum Beispiel. Oder auch in der Wüste, da nimmt man da diese Lederbeutel und dann trinkt man daraus Wasser. Ja? Oder zum Beispiel, wenn du Buttermilch machen möchtest, hast du Milch in so einen Lederbeutel und dann schüttelst du die ganze Zeit. Ja? Bleibt man da, das ist nur gut für die Muskulatur. Ja? Oder auch schlecht, lau a'lam. Auf jeden Fall, dazu hat man Leder benutzt. Ja, heutzutage eher weniger. Heutzutage benutzen wir Leder eher als Kleidungsstück. Ob für Schuhe, für Jacken oder für Taschen und so weiter. Also, es ist verboten, die Haut von einem verendeten Tier zu benutzen, um ein Gefäß herzustellen, weil sie najis ist. Tiere, die gestorben sind, ohne dass sie geschächtet wurden, sind unrein. Ja? Man darf solche heute jedoch unter bestimmter Voraussetzung zu Leder verarbeiten. Der Gesandte Allahs sagte, Dibaruha Tuhuruha. Das Verarbeiten des Leders, also der Haut eines verendeten Tieres, zu Leder ist dessen Reinigung. Der Prozess des, ich denke, das wird Gerben genannt oder nicht, dass man diese Häute benutzt und dann reinigt, um sie dann zu Leder zu verarbeiten. Ja? Dieses Gerben ist der Prozess, damit diese Haut gereinigt wird. Die Haut von Tahir-Tieren ist an sich Tahir. Also von reinen Tieren ist rein. Was sind reine Tiere? Schafe, Kühe, Ziegen, Kamele. Das sind reine Tiere. Die Haut von Tahir-Tieren ist an sich Tahir, wenn sie islamisch geschlachtet worden sind. Das heißt, wenn ich ein Schaf habe, das islamisch geschlachtet wurde, dann ist die Haut dieses Tieres Tahir. Ich muss diese Haut gar nicht erst gerben, reinigen. Dadurch, dass sie geschächtet wurde, das Tier, ist diese Haut rein. Wenn aber das Tier, das ich essen darf normalerweise, aber es ist verendet, also es ist gestorben ohne geschlachtet zu werden, dann muss ich es reinigen, also gerben. Ar-Rasul oder Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und all das Essbare aus ihm. Diese Ayah belegt, dass Tiere, die im Wasser leben, dass die immer rein sind. Auch wenn sie nicht geschlachtet sind. Also man schlachtet ja keine Fische. Ja? sondern alle Tiere, die im Meer leben, die dürfen wir essen, also im Meer oder im See, ja, also im Wasser leben, die dürfen wir essen und die müssen nicht geschlachtet werden. Leben die im Wasser? Ja, also wenn ein Tier sowohl im Wasser lebt als auch an Land, es gibt ja eine Aalsorte, die so lebt, dann gilt die Regel, wo lebt er länger? Lebt er länger im Wasser, dann ist es ein Tier, das im Wasser lebt und deswegen braucht man es nicht zu schächten. Lebt es länger an Land, dann ist es kein Meerestier. Und deswegen muss es geschächtet werden. Also beim Frosch, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Dann schauen wir uns das nachher an. Also, um weiterzumachen. Diese Eier belegt nun, dass alle Tiere, die im Meer leben, dass sie erlaubt sind. At-Tabari hat über Ibn Abbas überliefert, dass er über diese Eier Folgendes gesagt hat. وَطَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ قَالَ طَعَامُهُ أَيْ مَيْتَتُهُ. Also, er sagte, gemeint ist dessen Verendetes. Da grundsätzlich jegliche Nahrung mubah ist, also erlaubt ist, lehrt uns die folgende Ayah einige Ausnahmen. قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس. Sag, ich finde in dem, was mir an Offenbarung eingegeben wird, nichts, das für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch. Denn das ist ein Gräuel, also unrein. Das Wort Rijis bedeutet im Arabischen auch Najasa. Rijis und Najis ist das Gleiche. Und somit ist sowohl verendetes, also Tiere, die nicht geschächtet wurden, als auch Blut, ausgeflossenes Blut und Schweinefleisch, Najis. Deswegen darf man kein Blut trinken oder sowas. Oder, ja, also wir Muslime machen auch keine Blutwurst oder sowas ähnliches. Ja. Denn Blut ist im Islam verboten. Jedes Tier, das von alleine gestorben ist und ein Tier ist, das man grundsätzlich essen darf, ein Schaf, eine Kuh, eine Ziege, von solch einem Tier darf man die Haut zu Leder verarbeiten und es nutzen. Dadurch fallen alle Tiere weg, die man nicht essen darf, und das Leder von diesen Tieren ist somit nicht rein, wie zum Beispiel vom Schwein. Also, ich möchte mal zusammenfassen. Es gibt drei Arten von Leder. Die erste Art ist Leder von Tieren, die wir nicht essen dürfen, wie Schweinefleisch. Also wie Schweine und Hunde zum Beispiel. Das Leder von diesen Tieren dürfen wir nie benutzen. Ob es gereinigt wurde, nicht gereinigt wurde, ob die Tiere geschächtet wurden, nicht geschächtet wurden, das ist egal. Das Tier an sich ist haram, das Tier an sich ist najis. Okay? Die zweite Art von Leder ist Leder von Tieren, die wir essen dürfen und die geschächtet wurden. Die wir essen dürfen und die geschächtet wurden. Ein Schaf wurde geschlachtet, eine Kuh wurde geschlachtet, ein Kamel wurde geschlachtet und so weiter. Die Haut müssen wir gar nicht reinigen. Natürlich reinigt jeder diese Haut. Aber man müsste sie nicht reinigen. Du kannst sie auch einfach so trocknen lassen und dann kannst du sie benutzen. Die dritte Art ist die Haut oder Leder von Tieren, die wir essen dürfen, die aber nicht geschlachtet wurden. Verendete Tieren, die einfach so gestorben sind. Dieses Tier, das Haut dieses Tieres dürfen wir benutzen, wenn wir es gereinigt haben. Also divers gemacht haben. Also gegerbt haben. Dann dürfen wir dieses Tier oder dieses Leder benutzen. Ist das klar? Erste war, überhaupt haram, Leder haram. Zweite war, ist halal, wurde geschlachtet, Leder ist rein. Dritte, darf ich essen, wurde nicht geschlachtet, Haut muss gereinigt werden. Ist das klar? Gut. Also jedes Tier, das von alleine gestorben ist und ein Tier ist, das man grundsätzlich essen darf, von solch einem Tier darf man die Haut zu Leder verarbeiten und es nutzen. Also von diesem Tier muss man das Leder verarbeiten. Ja? Muss man die Haut verarbeiten. Dadurch fallen alle Tiere weg, die man nicht essen darf, wie zum Beispiel Schweinefleisch oder das Schwein. Der Beleg dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam über die verendeten Tiere, die baruha zakatuha. Das Verarbeiten der Haut eines verendeten Tieres zu Leder ist dessen Schächtung. Also, dass du das gerbst, ist das nachträgliche Schächten. Normalerweise wird ein Tier nur rein, wenn man es so schlachtet, wie von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten alaihi salatu wasallam angeordnet. Das Wort Zaka in diesem Hadith verwendet man nur, wenn es um Tiere geht, die man schlachten darf. Die Verwendung genau dieses Begriffes wäre ohne weitere Weisheit, wenn es sich auch auf einen Hund beziehen würde. Warum sagt dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zaka, geschlachtet? Wer schlachtet denn bitte Hunde von den Muslimen? Denn ein Hund darf man nicht opfern und dessen Fleisch zu essen, ist haram. Alles andere des Verendeten, also Meita auf Arabisch, ist Najis, auch die Milch und Teile davon, denn Allah hat das Verendete insgesamt für haram erklärt. Also, verendetes Tier darf ich gar nicht benutzen, außer die Haut, wenn ich es reinige. Eine zweite Ansicht besagt, dass die Milch tahir bleibt, solange man keine Veränderung bemerkt. Die Haare unter anderem bleiben tahir, denn zu Lebzeiten durfte man sie schon abschneiden. Allah Azza wa Jal sagt, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Und ihre Wolle und ihr Pelz und ihr Haar gab er euch zu Gebrauchsgegenständen und zur Nutznießung für eine bestimmte Zeit. Damit haben wir das Kapitel über die Gefäße abgeschlossen. Und somit kommen wir inshallah das nächste Mal zum Kapitel über die Regelung, über das Verrichten der Notdurft. Ibnillahi tabaraka wa ta'ala. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين